1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht wieder heute. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Daniel. Und Daniel ist 31. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Meine Freundin hat mich jetzt am Sonntag verlassen. Sie hat mich von, ja, knaller Fall eigentlich. Nach wie vielen Jahren? 12. 12 Jahre? Ja. Wow. Wir haben auch eine gemeinsame Tochter, die ist 6 Jahre alt. Die kommt jetzt im Sommer in die Schule. Ja. Ja, die hat das auch alles so mitgekriegt, was so jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen passiert ist. Die Freundin hat dich am Sonntag knallauffall verlassen. Es gibt schon ein paar Vorgeschichten in den 12 Jahren. Also, ich habe mir ab und zu mal meine Bestätigung geholt. Das heißt? Ich habe immer mal Ausflüchte gehabt, aber ich war nie mit einer anderen Frau im Bett. Wollen wir uns das mal klar vorstellen? Was heißt denn Ausflüchte gehabt? Wenn es mal nicht so lief, wenn ich mal nicht so beachtet wurde oder so, dann habe ich schon mal nach was anderem geguckt, aber... Nur geguckt? Nur geguckt, also ich wollte eigentlich immer nur meine Bestätigung haben, dass ich für andere Frauen vielleicht doch noch... In der Tat, nur geguckt, nicht... ich war mit keiner im Bett, nein. Und auch nicht geknutscht? Na, mit knutscht vielleicht schon, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen muss, dass ich irgendwo Gefühle für andere hatte. Weil der einen hatte ich mal einen Liebesbrief geschrieben, das war schon... Und wie viel Mal hast du in diesen 12 Jahren fremd geknutscht? 2 Mal. Okay. So. Und sie? Und sie, hat sie irgendwas anders nebenher schon mal laufen gehabt in den Jahren? Jetzt, wo das jetzt so knaller Fall war, das ging jetzt eigentlich seit 3 Wochen so ungefähr los. Da hat sie dann am Laptop auch immer rumgespielt, das ist mir dann ziemlich oft gefallen. Und jedes Mal, wenn ich in die Nähe kam, ist er dann doch ein bisschen fuchsteufelswild geworden. Und hat auch gesagt zu mir, dass er eben als Frau auch mal ein paar Geheimnisse hat. Und jetzt stellt es sich halt raus, dass es wieder mal einer ist, der schon versucht hat, vor 7 Jahren an sie ranzukommen. Ah, mit dem hat sie geflirtet. Geschrieben. Mit dem hat sie geschrieben und sie war jetzt auch am Wochenende mit ihm wohl unterwegs. Also sie kam erst am Sonntagmittag wieder nach Hause. Und Sonntagnachmittag oder Abend hat sie dich dann verlassen? Ja, richtig. Mit welcher Begründung? Dass sie mich nicht mehr liebt. Hat sie so klar gesagt? Hat sie so klar gesagt. Also sie hat gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich dich noch so liebe, wie es mal war. Und ist sofort gegangen? Ja, es ist nicht sofort gegangen. Ich habe dann gesagt, na, wenn das jetzt so sein sollte, dann kann ich ja meine Tasche packen und dann morgen gehen. Also sie hat dann in der Stube geschlafen und ich auf der Couch und dann habe ich meine Tasche gepackt. Ach, du bist dann auch nicht. Ich bin dann erstmal gegangen und bin dann abends aber wiedergekommen. Weil ich ja, wie gesagt, auch noch nicht wusste am Sonntag, um wen es sich da eigentlich handelt, bis ich das dann mal so ein bisschen recherchiert habe. Als du wiedergekommen warst, war sie da weg? Nein, sie lag abends auf der Couch, als ich dann gekommen bin. Aber du hast gerade gesagt, sie hätte dich Sonntag knallfall verlassen, also war sie doch noch da? Sie war da, ja. Ich bin dann. Aber nur ist sie weg, nur Butter bei die Fische, sie ist jetzt definitiv weg. Sie ist definitiv weg, ja. Wo ist sie? Sie ist jetzt bei ihrer Schwester. Mit meiner Tochter. Habt ihr denn seitdem, jetzt ist ja schon Mittwoch bald, nochmal miteinander gesprochen? Wir hatten heute mal kurz Kontakt. Ja? Ja. Und hast du den Eindruck, dass es für sie endgültig ist? Oder gibt es noch Gesprächsmöglichkeiten vielleicht? Also ich liebe sie und ich würde sie eigentlich auch gerne zurückhaben, weil ich hatte am Anfang des Jahres gesagt, oder zum Silvester gesagt, wo wir angeschlossen haben, das wird unser Jahr. Ich weiß gar nicht, ob sie das so mitgekriegt hat, weil ich wollte sie eigentlich dieses Jahr heiraten. Okay, das ist deine Seite. Was ist ihre Seite? Das ist meine Seite, ja. Und sie wusste es nicht, ich weiß nicht, das war eigentlich bloß mehr so ein Ding durch den Zahnfall, dass das eben dieses Jahr kommen sollte. Und reden wir nicht über Silvester, das ist Schnee von gestern. Was sagt sie jetzt, heute zum Beispiel bei dem Telefonat? Was hat sie gesagt? Sie gesagt, egal ob das was mit dem Typen dort wird oder nicht wird, sie kommt definitiv nicht wieder zurück. So, das ist eine Ansage. Ja. Das ist eine Ansage. Ja. Kannst alles vergessen, was Silvester, das wird unser Jahr und also ein Gedöns, kann man alles vergessen. Das ist jetzt die Aussage von ihr. Ja. Das ist hart, ne? Schön weh. Das ist hart, ja. Das Kind ist bei ihr, euer Kind, euer gemeinsames Kind. Mhm. Sie liebt dich nicht mehr. Nee. Mhm. Du würdest aber gerne zu ihr zurück wollen, obwohl du ja auch nicht so ganz zufrieden bist, ne? So wie ich es gerade so irgendwie erahnt habe, was du gesagt hast. Also ich muss mal sagen, in letzter Zeit lief es eigentlich bei uns richtig gut. Also deswegen hat es mich eigentlich auch so gewundert, dass das jetzt auf einmal bei ihr so ein kleiner Fall war. Dass sie mich da jetzt verlassen hat. Also es gab eigentlich gar keine Anzeichen dafür. Ja, oder du hast sie nicht gesehen. Oftmals sieht man die nicht. Kann schon sein. Ja, manchmal sind beide schuld. Der eine signalisiert es nicht klar genug und der andere wiederum hat auch nicht offene Augen, weil das so eingefahren ist, wenn man so viele Jahre zusammen ist, dass man denkt, naja gut, wir hatten Höhen und Tiefen und das läuft schon wieder. Und man ahnt gar nicht, was sich in dem anderen dann zusammenbraut. Und offensichtlich hat sich da eine ganze Menge zusammengebraut bei deiner Freundin. So. Was ist jetzt zu tun? Sie hat gesagt, egal ob das mit dem Neuen was wird oder nicht wird, ich will zu dir, Daniel, nicht zurück. Hat sie gesagt, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich tun kann. Hast du ihr denn gesagt, dass du es nochmal gern versuchen würdest wollen? Ich habe ihr das gesagt. Ich habe ihr auch einen 3-Seiten-Brief eigentlich geschrieben. Da gab es bis jetzt noch keine Antwort drauf. Ich hoffe, dass ich am Morgen eine Antwort bekomme. Und so lange werde ich jetzt noch warten müssen. Und wenn du keine Antwort bekommst, was machst du dann? Dann werde ich mir den Satz, den sie gesagt hat, dass sie definitiv nicht zurückkommt, mir zu Herzen nehmen und muss dann mein Leben weiterleben. Finde ich es ist aber auch so, dass wir eigentlich vor jetzt fast 3 Jahren eigentlich uns auch in der Firma aufgebaut haben, zusammen. Ach, das auch noch? Ihr seid auch noch diesbezüglich verwickelt miteinander? Jetzt nicht mehr. Sie hatte mir eigentlich geholfen beim Schlosserfirma. Ja. Und eine Schlosserfirma? Hä? Eine was für eine Firma? Hausmeisterdienst und Haushaltshilfe. Ach so. Genau. Und das läuft jetzt eigentlich so ganz gut. Ich habe jetzt auch mittlerweile eine auf 400 Euro eingestellt. Das heißt, das kann weiterlaufen auch ohne Sie? Das kann weiterlaufen auch ohne Sie, das war schon mal ganz gut. Ja. Mensch, Daniel, du hast die richtige Einstellung. Du hast gesagt, du hast nochmal einen Brief geschrieben, finde ich auch absolut in Ordnung nach 12 Jahren und mit einem gemeinsamen Kind kann man das nicht so schnell alles aufgeben, vor allen Dingen, wenn man selbst noch an der Beziehung hängt. Ich vermute, dass du in dem Brief auch nochmal deine Gefühle zum Ausdruck gebracht hast, ihr gegenüber. Ja, natürlich. Sie weiß es ja ohnehin schon, du hast es ja ihr auch schon gesagt. Wenn sie jetzt entweder gar nicht reagiert, was ich ziemlich schäbig fände, muss ich sagen. Oder wenn sie nochmal das unterstreicht, was sie gesagt hat, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Dann müsst ihr nur einen Deal finden, was das Kind betrifft. Dass das Kind dich sehen kann, dass das Kind nicht drunter leidet. Ja, ist trotzdem sehr schwer. Ja, natürlich. 12 Jahre, Mensch, das ist eine irre lange Zeit. Richtig. Eine irre lange Zeit. Ich weiß nicht, was jetzt in sie gefahren ist, ob sie jetzt einfach mal ausbrechen will, weil sie war damals 16, als ich sie kennengelernt habe. Ach so, sie ist noch jünger als du. Es kann ja auch sein, dass einfach die Liebe sich erschöpft hat und erloschen ist und jeder von euch, ich meine, du hast ja vielleicht auch manchmal andere Bedürfnisse schon gehabt, wenn du ganz ehrlich bist. Ja. Und unzufrieden warst du ja auch, wenn du sagst, ich habe mir die Bestätigung bei anderen Frauen schon mal geholt. Ist zwar nicht viel gelaufen, aber ich habe sie mir geholt. Das heißt, man ist ja auch unzufrieden dann, wenn man das macht. Das ist schon richtig, aber es ist natürlich eigentlich immer, wo ich hingehöre. Ja, ich bin immer wieder zurückgegangen. Ja, klar. Das ist Heimat, das ist Alltag, gemeinsame Geschichte. Man hat viel mitgemacht und gemeinsam gestaltet. Entsprechend schmerzhaft ist es auch, wenn man sich dann trennt. Ich kann deine Haltung eigentlich dir nur bestätigen, Daniel. Mach es genauso, wie du es gerade selbst gesagt hast. Du hast geschrieben, mehr kannst du nicht unternehmen, sonst machst du dich zum Hampelmann in der Geschichte. Mhm. Und überleg dir gut, und da musst du wirklich an ihre Vernunft auch appellieren, dass ihr einen guten Modus findet, wann das Kind zu wem kann und all die ganzen Fragen, dass die geklärt sind. Mhm. Mhm. Mein Lieber, das ist hart. Ja. Aber du wirst es schaffen, bin ich sicher. Ich muss. Du musst. Weiterleben. Du musst. Ja. Und wenn das auch jetzt... Ich muss wieder von vorne anfangen, so ein bisschen. Ja, genau. Auch wenn das jetzt immer so im Liebesschmerz oder Verlassensschmerz drin hängt, ist es blöd, wenn einer sagt, es kommt irgendwann eine neue Liebe. Ich sag's trotzdem, weil in der Regel ist das so. Und das ist dann irgendwann die beste Medizin, den Schmerz loszuwerden, indem man sich neu verliebt. Aber so weit ist es ja noch nicht. Nee, ist richtig. Deswegen verstehe ich das nicht, dass sie jetzt gleich auf einmal in eine neue Beziehung steht. Ja. Weil das ist ja auch nicht unbedingt gleich eine gute neue Basis. Nein, unbedingt nicht. Aber jeder reagiert da anders und man kann es gar nicht zum Vorwurf machen. Nee, ist richtig. Ich wünsche dir, dass du jetzt gut durch die Zeit kommst und wenn es wirklich bei der Trennung bleibt, dass du wieder Boden unter die Füße bekommst und dass sich das alles ein bisschen regeneriert bald. Ja, danke schön. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss, Daniel. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich sag euch unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema verbotene Liebe. Morgen möchte ich sehr gerne mit Menschen sprechen, die ein Liebesverhältnis haben, das geheim, verboten oder verpönt ist. Zum Beispiel zum Vorgesetzten, zur Lehrerin oder vielleicht auch zum besten Freund des Ehemannes. Und ich möchte sehr gerne reden mit Menschen, die neben ihrer Beziehung eine extreme Sexualität leben und insofern auch eine verbotene Liebe letztendlich ausleben. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne euch morgen äußern wollt, dann meldet euch unter unserer E-Mail-Adresse domian@wdr.de oder ruft morgen an, wie immer ab 0 Uhr, da sind die Leitungen geschaltet und natürlich auch gerne während der Sendung. Verbotene Liebe. Wir könnten ja vielleicht auch über die Serie ein wenig reden, aber das können wir eigentlich nicht, weil ich die Serie kaum gucke, um nicht zu sagen gar nicht gucke und nicht weiß, was da passiert. Ich weiß nur, dass demnächst das Biest aus dem Denver-Clan, wie heißt die? Joan Collins? Eine Gastrolle in der Verbotenen Liebe haben wird und da eine Woche mitspielen wird. Das habe ich in der Zeitung gelesen, aber sonst kann ich da gar nicht so richtig mitsprechen. Hier ist Sascha. Sascha ist 24. Guten Morgen, Sascha. Ja, hi, Domian. Domian, Entschuldigung. Ja. Das passiert viel. Ja. Entweder passiert das oder die Leute sagen, wie sagen die Leute einmal? Dominan. Dominan. Dominan oder? Das ist doch noch gemeiner. Nee, das rutscht denen so aus, die kriegen es eigentlich nicht hin. Das ist ja nicht unbedingt böse gemeint. Sascha. Nee, kein Ding. Ja. Ja, mein Lieber, 24. 24 Jahre alt, ja. Und was ich geht's? Ein kleines Problemchen. Was heißt Problemchen? Für mich ist ein Problem geworden. Und zwar bin ich schon seit einer sehr langen Zeit süchtig nach Erotik und Pornos. Mhm. Hat angefangen mit, sag ich mal, 12, 13 Jahren. So früh? Ja, habe ich mir damals schon die wahre Liebe oder Liebe Sünde, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Hallo. Ja, habe ich mir damals schon auf Videokassette aufgenommen. Ein Format Lilo Wanders und das andere haben verschiedene Leute moderiert. Ganz genau, ja, das war ja auch Piep und so, gab es ja auch schon. Gab es aber, ja. Genau, und ja, wie gesagt, das habe ich mir damals schon auf Kassette aufgenommen. So hat es eigentlich angefangen, sag ich mal. Mhm. Und heute ist es dann schon so weit, dass ich mir, dass ich extrem viel Geld ausgebe dafür. Inwiefern? Ja, also dass ich, ja, ich, also sag ich mal, ich gehe schon einmal, ein, zweimal die Woche los und suche dann schon den Shop meiner Wahl aus und kaufe mir dann heute auch Filme, ja. Und das, die fangen an ab 30 Euro, wenn es gute Filme sind, sag ich mal, und ja, also bin dann schon, genau. Also du gibst das meiste Geld für Pornofilme aus. Richtig, ganz genau. Oder auch für andere Sachen. Nee, ausschließlich Pornofilme. Ja, ausschließlich Pornofilme. DVDs, ne? Ja. Genau. Das heißt, du konsumierst jeden Tag Pornofilme? Jeden Tag. Jeden Tag. Nicht nur einmal. Also das ist schon... Wird es dir nicht über? Stimmt. Wird es dir nicht über? Ist es dir nicht zu viel schon? Nee, eigentlich nicht. Turnt es sich immer noch an? Ja, klar. Ehrlich? Also ich hab da ja, wie gesagt, man ist ja immer auf der Suche nach was Neuem, weil eigentlich, wenn man einen kennt, sag ich mal, kennt man jeden, in Anführungsstrichen. Nur dann sucht man da natürlich auch ausgefallene Sachen, ne? Das ist so nichts Alltägliches. Ja schon, aber deswegen fragte ich gerade, wenn man das so lange schon konsumiert, dann gibt es ja fast keinen Kick mehr, was noch anders sein kann. Hast du? Nee, ich weiß, das ist bei mir auch so bedingt, wenn es mir zum Beispiel, wenn ich jetzt Stress auf Arbeit habe oder im Freundeskreis irgendwas daneben läuft und ich echt genervt bin oder auch deprimiert bin, dann hilft es mir. Dann ist das für mich so ein kleiner Ausgleich wieder. Danach geht es mir halt besser. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Danach geht es mir einfach gut. Du hast wahrscheinlich tausende von Filmen schon geguckt, ne? Oder? Ja, das sind schon einige, ja. Also gezählt habe ich sie nicht. Ja, aber wahrscheinlich in all den Jahren kommt da eine ganze Menge zusammen. Auf jeden Fall. Du onanierst jedes Mal dabei? Jedes Mal, klar. Ja. Natürlich. Hast du eine Freundin? Bis vom halben Jahr, dreiviertel Jahr bin ich solo. Wie lange warst du denn mit deiner Freundin zusammen? Knapp 3 Jahre. So lange? Mhm. Und hast du das währenddessen auch so gemacht? Währenddessen ganz genau, ja klar. Logisch, da habe ich jetzt das abgepasst, wenn sie jetzt, ich wusste jetzt, wann sie zu Hause war, wann nicht. Mhm. Und je nachdem, wenn sie dann gerade nicht da gewesen ist, habe ich mir dann halt meine Filme rausgeholt und habe dann... Sie wusste nichts davon, ne? Gar nichts. Ich habe mit ihr überhaupt nicht drüber gesprochen. Wir haben auch noch nie einen Film zusammen geguckt, weil, weiß ich nicht, mir war es unangenehm, mit ihr darüber zu sprechen oder... Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du am Anfang sehr verliebt in deine Freundin warst. Klar. Und dass alles toll gelaufen ist. Ich gehe auch davon aus, dass es sexuell gut gelaufen ist. Auf jeden Fall. Okay. Was hatte dann der Pornofilm Besseres oder ja, Anziehenderes als deine Freundin? Das kann ich ganz schwer sagen. Ich weiß nicht so, das ist so auch vielleicht, ich habe die Kontrolle vielleicht, ich weiß nicht, also. Hat dich der Pornofilm in der Zeit geiler gemacht als deine Freundin? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Das würde ich so nicht sagen. Also wenn das denn schon mit meiner Freundin halt dazu gekommen ist, dann war es anders. War auch geil, aber nicht so, war noch ein anderes Gefühl, sag ich mal. Mhm. Mhm. Und der Porno ist für mich halt so, weiß nicht, das ist für mich so ein Ausgleich. Ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll. Das ist für mich, ich weiß nicht, also das ist schon... Naja, interessant war, was du gerade gesagt hast, dass wenn du Stress in der Arbeit, auf der Arbeit hast oder mit Freunden irgendwie oder schlecht drauf bist, dass das wie so eine Ventilfunktion ist. Ja, genau, richtig, genau. Dass du dich danach ein bisschen entspannter fühlst und... Ja, ich bin dann, danach bin ich halt dann frei von dem ganzen Stress, der mich umgeben hat, sag ich mal, und kann dann halt einfach abschalten dann, ne? Ja, wenn du einen Pornofilm geguckt hast und auch da entsprechend bei onaniert hast, so ganz unmittelbar danach, wenn du das Gerät ausschaltest, ja. Wie fühlst du dich da? Ja, entspannt. Entspannt, also ist entspannt. Nicht so ein Beigeschmack ist da nicht irgendwie... Dass nee, gar nichts. Ah, ja. Ich fühle mich einfach nur entspannt und okay und kann dann halt... Bin dann auch so ein bisschen in mich gekehrt danach, sag ich mal. Also ich bin dann halt nicht mehr so aufgeregt von dem ganzen Turbuluder, der mich umgeben hat, sondern bin halt einfach nur entspannt. Was machst du beruflich? Ich bin auf einer Tankstelle beschäftigt. Okay. Dennoch rufst du mich ja damit mit diesem Thema an. Man könnte ja jetzt auch sagen, okay, gut, das ist seine Entspannungstechnik, andere meditieren, er zieht sich in Porno rein und es ist gut, aber offensichtlich nicht ganz gut. Nee, mir geht's da nicht so gut bei, weil ich habe auch schon mal versucht, mal jetzt zum Beispiel 2 Wochen mal nicht oder mal eine Woche. Mhm. Und da bin ich verrückt geworden. Ich habe gedacht, das geht nicht, ich muss das machen. So, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, das ist so eine Sucht, so, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, das ist ein Suchtverhalten, das finde ich auch. Ja, denke ich. Du hast ja wahrscheinlich auch dann in all der ganzen Zeit eine Menge Kohle dafür ausgegeben, ne? Ja, richtig viel Geld. Also ich habe, wie gesagt, also ich denke mal, so einen Monat gebe ich schon locker 200 Euro für Filme aus. Wahnsinn, da musst du ja zu Hause ein riesen Archiv haben. Nee, nicht wirklich, ich verkaufe die auch wieder. Ach so. Also ich habe da so einen Laden, da gebe ich die alten ab, die ich haben will, und der macht mir einen guten Preis für neue, sag ich mal, ne? Also in Kannst du sagen, du sagst, du guckst so gut wie jeden Tag. Wie lange du guckst? Eine Stunde? Halbe Stunde? Zwei Stunden? Nee, das ist meistens, das kann eine 5-Minuten-Sache sein. Ach so, so schnell? Ja, sicher. Bisschen Filmchen rein und es geht los. Genau. Ja, genau. Das erste, was ich morgens mache, ist mal einen Film an und dann... Das ist ja verrückt. Du stehst morgens auf und machst das erste einen Pornofilm an. Natürlich, klar. Das ist ja abgefahren. Andere Leute frühstücken oder lesen die Zeitung und du guckst Pornofilm. Ja, ich gucke mir erst mal Porno an, genau. Ehrlich? Bevor du gefrühstückt hast oder dich... Bevor ich dusche, bevor ich mich fertig mache für die Arbeit oder sonst irgendwas, das erste, was ich mache, ist mir erst mal einen Film angucken. Jeden Morgen? Jeden Morgen. Und dann abends nochmal? Jo, bin ich sogar zweimal. Wenn nicht sogar zweimal? Ja. Heute? Mal, wie ich denn gerade Lust habe. Vorhin auch schon ein paar Mal. Oder heute auch schon ein paar Mal. Heute auch schon mal, ja. Zweimal. Ja. Ja, weißt du, ich finde, also Sachen fangen an, bedenklich zu werden, wenn man nicht ohne solche Sachen kann. Und so hast du es ja gerade beschrieben. In dem Moment, wo du das nicht machst, fühlst du dich schlecht. Richtig. Und dann ist es nicht in Ordnung. Das ist definitiv eine Sucht. Das ist eine Kompensation von irgendetwas, was auf irgendwas hindeutet, womit man so nicht zurechtkommt im Leben. Okay. Ist wie ein, als würdest du, ja, man kann es durchaus auch vergleichen mit, als würdest du Alkohol trinken und dich danach entspannt fühlen. Oder spielen oder so, ja klar. Mhm. Genau, spielen oder was weiß ich. Ja, okay. Ja, mir macht wie gesagt Angst. Also ich habe, wie gesagt, schon versucht, das mal zu unterdrücken. Mhm. Es geht auch ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Besuch habe. Ich habe jetzt mal zum Beispiel einen Kollegen hier, der kommt mal 200 Tage vorbei und bleibt bei mir über das Wochenende zum Beispiel. Mhm. Dann habe ich gar nicht das Verlangen danach. Dann habe ich überhaupt gar keinen, denke ich gar nicht daran, ne? Okay, aber wahrscheinlich sofort, wenn er weg ist. Wenn er weg ist, das erste, was ich mache, direkt den Fernseher an, ja. Und dann, ja. Ja. Jetzt bist du schon eine Weile solo, ne? Hast du gerade gesagt. Mhm. Hindert dich denn das, diese Sache auch irgendwie auf Frauen zuzugehen? Gar nicht, das ist das Problem. Das ist ja das Ding. Ich gehe gerne weg und ich gehe auch oft weg. Mhm. Und ich lerne auch oft Frauen kennen und ich habe auch oft Kontakt mit Frauen, auch sexuell, sag ich mal. Mhm. Und da habe ich auch kein Problem mit. Mhm. Gar nicht. Also man kann sagen, das ganze normale Leben funktioniert völlig okay. Ja. Nur diese Sache läuft so parallel als irgendwas sehr Abstruses neben deinem sonstigen Leben her. Richtig, ganz genau. So kann man sagen, ja. Kann man so sagen, ja, genau. Mhm. Und dir macht es an mich Angst. Das macht mir ein bisschen Sorge, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall ist das nicht ganz normal, denke ich. Also von mir aus jetzt. Finde ich auch. Definitiv finde ich das. Und wenn man selbst schon sagt, es macht mir Sorge, dann ist das ein Warnsignal. Mhm. So, ich würde dir eine Beratung empfehlen, eine psychologische Beratung. Mhm. Ob das gleich eine Therapie sein muss, weiß ich nicht. Wie du an so eine Beratung kommst und wie das da abgeht und was man da so machen kann, das würde dir jetzt meine Psychologin erklären, die im Hintergrund arbeitet hier bei mir. Okay. Da kannst du das ja mal angehen. Ist ja auch interessant, wenn du mit einem Fachmann darüber redest, mal wie die das einschätzen und wenn die da so ein bisschen in deiner Seele mal mit dir arbeiten, woher es kommt und warum das nötig ist und so weiter. Ja, also ja, das würde mich auch interessieren auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ja. Sascha, war nett mit dir gesprochen zu haben. Ja, du legst auf und Sabine ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich. Super, ja, vielen Dank. Ja. Tschüss. Jo, tschüss. Sascha, 0800 220 50 und herzlich willkommen, sage ich, zu Roswitha, die ist 53. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Roswitha. Ja. So, über was reden wir? Wir reden über Manfred. Über Manfred? Manfred aus der letzten Sendung. Gib mir eben einen Hinweis, ich kann mir mit den Namen... Es ging um seine Lebensgefährtin, die wohl verstorben ist, wo genau, er Vormundschaft hatte oder sowas genau. Und wo er jetzt aber irgendwie keine Rechtsgrundlage sieht. Genau, ich kann es vielleicht noch mal kurz erklären. Manfred war gestern in der Sendung. Genau. Er hat über Jahre seine Freundin gepflegt, die im Wachkummer gelegen genau. ist. Er hatte das Fürsorgerecht, wie man das nennt. Ja. Und die Freundin ist nun verstorben und er war völlig verzweifelt, dass... was ich auch nicht wusste, dass offensichtlich das gesetzlich so geregelt ist, in dem Moment, wo dann ein Patient verstirbt, hat der vorher die Fürsorgepflicht hatte, keine Rechte mehr. Und das hatte in dem Fall gestern zur Folge, dass die Freundin, obwohl am 8.1. verstorben, noch heute irgendwo beim Bestatter steht und sie nicht beerdigt werden kann und er auch nicht Abschied nehmen konnte. Ja, genau. Und er war sehr verzweifelt und ich habe so hier auch in die Kamera und ins Mikrofon gefragt, ist das wirklich so? Gibt es da keine anderen Möglichkeiten, vielleicht auch gesetzesmäßig, dass man da etwas machen kann? So, und da möchtest du drüber sprechen. Genau. Ich wollte dem Manfred ursprünglich erstmal Mut machen und seinen Kämpfergeist ein bisschen anregen. Mhm. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Gesetzesfreiräume, weil ihm geht es ja um Abschied nehmen. Genau. Und dass er auch weiß, wo eventuell das Grab steht. Genau. Oder liegt. Es hat sich herausgestellt, so habe ich rausgehört aus der Sendung, dass die Dame irgendwelche Familienverhältnisse hat, die er nicht genau kennt von früher. Ja, es gibt zwei Söhne, aber die waren nicht erreichbar. Genau. Ich stelle mir jetzt erst, also ich kann ihm an meinem Beispiel, also mein Mann und ich, wir haben einen Nachbar beerdigt. Der war jetzt auch also angehörigenlos und hatte eine geringe Einkommensgrenze. Ich nehme an, seine Frau hatte vielleicht jetzt seine Lebensgefährtin auch kein Einkommen oder ein geringes. Das kann sein, so hörte sich das an, ja. Mhm. Ja, dann geht es wahrscheinlich darum auch, wer die Kostenübernahme macht. Jetzt ist der Herr, trotz Lebensgefährte, das verstehe ich auch nicht ganz, weil er ja auch Lebensgefährte war, hat er ja ein gewisses Anrecht, eine eheähnliche Gemeinschaft oder so. Ja, genau, ja. Also angeblich, dass diese Rechtsgrundlage mit der, dass er der Vormund war oder sowas, oder Rechtspfleger, das ist jetzt erloschen, das ist korrekt. Mhm. Aber Wie habt ihr das denn bei, erzähl doch mal deinen ja, Fall, genau. Dann versteht man es vielleicht besser. Wir haben Folgendes unternommen. Wir sind also unmittelbar bei Nacht und Nebel. Wir haben den Pfarrer informiert. Kurze Frage noch vorab, Roswitha. Das war ein Nachbar, um den habt ihr euch auch längere Zeit gekümmert? Ja, es war ein Nachbar, den kennt mein Mann seit seiner Geburt. Und der war krank. Überall integriert gewesen. Ja. Jetzt leben wir allerdings in einem kleinen Dorf. Das kann schon mal ein Vorteil gewesen sein. Wir gehören zu einer relativ kleinen Stadt. Mhm. Und dort war mein Mann auch persönlich von Amts wegen überall bekannt. Mhm. Und der Pfarrer ebenso und der Ortsvorsteher auch. Und, so, und dieser Mann war sehr krank, euer Nachbar? Dieser Mann war sehr krank. Wir haben ihn, ihn gepflegt, ins Krankenhaus auch? Gebracht. Wir haben ihn dort besucht, versorgt. Und wir haben auch die Palliativmedizin noch eingeschalten, damit, weil wir dann erst hörten, wie krank er war und dass es wohl dem Ende zugeht, er war verkrebst und der Mann selbst wusste es nicht. Und die haben dann also auch so eine Sterbebegleitung dort gemacht. Also, und das es gab, entschuldige, damit der Fall ganz klar wird, und es gab auch sonst keine Angehörigen von diesem Mann. Im Nachhinein haben wir schon rausgefunden, dass es welche gibt, aber es gab jetzt keine, die er... wo er Kontakt zu hatte oder die in irgendeiner Form ihm verpflichtet wären. Es gab Neffen und sowas und verstehe. Großcousinen und so, sowas gab es wohl. Die waren jetzt aber auch alle noch gar nicht informiert. Ja, dann ist der Mann gestorben. Oh, das war jetzt ein Moment. Wie im Mai. Ja, also, letzten Jahres. Ja, dann ist er verstorben. Und wie habt ihr euch dann weiter verhalten? Ja, das ging also... erstmal hatten wir das Krankenhauszimmer aufgelöst. Wir hatten ihn ja auch mit betreut. Nachbarn haben ihn allerdings auch besucht. Wir waren halt die Initiatoren. Und im Krankenhaus hat er uns auch noch unterschrieben, aber das war jetzt nur, dass wir Ansprechpartner sind. Und wir dürften auch soweit eigentlich alles erfahren derzeit. Bis zu dem Tag, als er dann verstorben war, hatten wir sein Zimmer geräumt, haben das der Stadt gemeldet. Mein Mann und der Ortsvorsteher, die natürlich auch bekannt sind in einem kleinen Dorf, gingen dann eben gemeinsam für den Verstorbenen etwas regeln und haben natürlich auch direkt das Thema angesprochen auf der Stadt. Jeder wusste jetzt auch, dass der wohl alleinstehend war, beziehungsweise es würde aber auch gar nicht so groß rechtlich geprüft, deswegen verstehe ich das jetzt hier gar nicht so ganz, weil sie halt alle bekannt waren. Dann hatten wir den Pfarrer eingeschalten, der den auch sehr kannte persönlich. Er könnte jetzt der Mann für Pfarrer, Seelsorger, Pastor, Bürgermeister, Ortsvorsteher auch schon mal ansprechen. Guter dass Tipp, man zum Beispiel dann zur Stadt geht. Die Stadt war ja jetzt der Ansprechpartner für die Beerdigung, weil er so knapp am Sozialhilfesatz mit seiner Rente lag. Es war uns nicht in der ersten Sekunde die Idee gekommen, die Beerdigung voll zu bezahlen und zu übernehmen. Darüber hat ja auch niemand nachgedacht. Der Tod kam sehr plötzlich und völlig unerwartet. Er lag also insgesamt nur eine Woche im Krankenhaus und vorher war er noch quietschlebendig. Also das war sehr unerwartet. Und wir wollten ihm jetzt die Ehre machen, weil wir wissen, wie er lebt, wie er denkt, wie er fühlt, dass er auf alle Fälle nicht vergessen ist, so wie er das seine Sinne gesehen hat und dass er ein würdiges Begräbnis bekommt. Und das durftet ihr dann organisieren? Wir durften das organisieren, wir haben das einfach organisiert. Ja. Wir hatten bei Nacht und Nebel, wie gesagt, ein Treffen gemacht im Ort, in so einem kleinen Raum. Da kam der sehr engagierte Pfarrer, Pastor, ist ein evangelischer Pastor, manche sagen Pfarrer zu ihm, und da kam auch direkt das Beerdigungsunternehmen, das haben wir angerufen, weil wir uns am Sozialamt erkundigt haben, wen sie denn nehmen würden, weil sie ja die Kosten gering halten, ja? Diesen Mann haben wir direkt hinzugeholt und das wurde besprochen, was man unternehmen kann, um ihn erstens mal von einer Brandbestattung zu retten, was dieser Herr jetzt nicht wollte. Und ihn auch hier auf unserem kleinen Ort zu beerdigen. Vorab haben wir deutlich gemacht, das muss man natürlich auch anbieten, dass wir die Grabpflege übernehmen. Ja. Da hat man mittels des Ortsvorstehers sogar noch gesagt, bevor ich überhaupt mich richtig zugeschalten hatte, das würde dann halt der Ort machen, jetzt sind wir es. Ja. Wir mussten es noch nicht mal unterschreiben. Ja. Also, im Klartext heißt das, dass ihr, obwohl die Gesetzeslage offensichtlich da etwas merkwürdig ist, habt ihr... merkwürdig würde ich nicht sagen, die kannten den Mann vor Ort und wussten, dass das so nichts... Es ging denen jetzt nur um die Bezahlung der Kosten. Ja, aber ich wollte nur sagen, dass durch das Engagement von euch und das Hinzuziehen verschiedener Persönlichkeiten, unter anderem des Pastors, die Sache dann geregelt wurde. Du hast natürlich recht, das kann sein, dass das in einem kleinen Dorf, wo man sich kennt und man kann alles einschätzen, vielleicht einfacher zu regeln ist. Dennoch war vielleicht etwas einfacher zu regeln, aber es sind ja die gleichen Gesetze. Er würde ja auch über das Sozialamt in der Stadt, wäre er beerdigt worden, das ist ja eine kleine Stadt. Ja. Und es würde dann so geregelt, also das heißt durch die Initiative. Wir sind natürlich sehr massiv vorgegangen, das müsste er auch. Ja. Aber bei uns war das auch nicht so, dass der so lange auf dem Abstellgleis lag. Ja. Man kann sagen, solange zurückgehalten wird. Ich weiß ja nicht genau, was die klären wollen. In unserem Fall wäre es eigentlich nur die Kostenklärung. Ich würde folgenden Vorschlag machen, Roswitha. Ich danke dir erstmal für die Informationen, die sicher für andere auch interessant sind. Dürften wir denn vielleicht zwischen dir und den Kontakt herstellen, falls Manfred heute Abend nicht zugehört hat? Ja, selbstverständlich. Das würden wir sehr gerne machen, dann kannst du ihm das persönlich auch nochmal sagen. Genau. Wir hatten gestern auch noch ein paar Ideen entwickelt im Hintergrund. Ja, ich hätte auch noch eine, wenn ich sie noch sagen dürfte. Ja, gerne. Er könnte zum Beispiel über Rechtsmittelbeihilfe, ja, das müsste ja bekannt sein, er müsste eben kurz aufs Amtsgericht gehen, sehr, sehr schnell einen Rechtsanwaltstermin machen irgendwo, sich dort noch schnell erkundigen, was er alles machen muss dazu, geht dann zum Rechtsanwalt und lässt sich dort zum Beispiel mal beraten, wie diese Lage ist, warum die unter Verschluss halten. Ja. Wollen die den Todesfall klären? Wollen die Erben ausfindig machen? Wollen die das Recht vielleicht von diesen Angehörigen noch in Anspruch nehmen lassen, dass es dort eine Frist gibt, also, wie lange die das Recht haben auf diese Verstorbenen? Ja. Und eventuell können die ihm ja auf alle Fälle anhand, mit einer Rechtsperson, Pastor oder Seelsorger sind ja auch Rechtspersonen. Also ich kürze es mal einfach ab. Ich merke, dass du kolossal informiert bist und eine sehr gute Ratgeberin für Manfred sein kannst. Deshalb werden wir euch gleich zusammenschließen. Du hast ja dem zugestimmt jetzt. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du es hier gesagt hast. Wie gesagt, das ist eine Information für uns alle, dass man sich da einfach nicht so hingeben darf, sondern dass man mit Engagement da doch eine ganze Menge noch erledigen kann. Nee, auf keinen Fall. Und man kann auch ganz mit Sicherheit irgendwo diese zwischenmenschlichen Dinge auch ansprechen, wenn der Rechtspersonen dabei sind oder Und da lag auch vorsichtiger. Genau, und da lag ihm ja ganz viel gestern dran. Er war ja auch ziemlich fertig mit Nerven und hat man vielleicht auch nicht so ein... Ich denke mir auch, wenn es nur um die Kosten ginge, dass er eventuell nur anbieten muss, dass er die Grabpflege übernimmt. Ja. Und dann wäre es ja vielleicht ein kleines Urnengrab, weil ich habe ja rausgehört, dass er im Moment auch keine finanziellen Mittel hat. Genau. Und ein kleines Urnengrab, erstens mal, wenn er nur wüsste, wo es steht. Unsere Fachfrau Roswitha, ist ja doll. Roswitha, danke für deinen Anruf. Und wir bringen euch zusammen, euch beiden. Alles klar. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Das ist toll, wenn ihr alle so aufmerksam zuhört und euch dann hier gleich meldet und so Unterstützung leisten könnt. Vielen Dank, sehr nett, so finde ich das toll. So, hier ist Janine und Janine ist 18. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hi, Domian. Janine, hi. Um was geht's? Ja, also bei mir geht's darum, dass ich von meiner Schwester getrennt bin jetzt, was mir halt sehr weh tut. Und zwar hat das angefangen damals, haben sich meine Eltern getrennt. Meine Mama ist Alkoholikerin und die hat schon 5 Jahre getrunken. Mhm. Und wir haben das dann aber erst nach den 5 Jahren mitgekriegt. Da ist eine Bombe sozusagen geplatzt. Wie alt warst du denn, als deine Eltern sich getrennt haben? Oh, das war 15 war ich da. Vor 3 Jahren. Mhm. Ja, genau. Und ich habe halt rausgekriegt auch, dass mein Vater eine neue Freundin hatte, die war auch mal eine Freundin von meiner Mama, und habe meiner Mama das dann erzählt und dann ist alles rausgekommen. Mhm. Und das ist dann so, mein Vater war total sauer auf mich, weil ich das halt meiner Mama erzählt habe, und hat uns verlassen. Mhm. Und ich war dann mit meiner Mama und meiner kleinen Schwester, die 3 Jahre jünger als ich ist, haben wir zusammen im Haus gelebt. Ja. Und meine Mama war halt mit dem Alkohol, das wurde dann richtig schlimm, die hat nur noch getrunken. Mhm. Meine Schwester und ich haben mir sogar Essen ans Bett gebracht, damit wir hatten Angst um die halt, dass hier was passiert. Mhm. Und wir haben auch Verwandte angerufen und die haben alle gesagt, nee, da müsst ihr euch alleine drum kümmern, das war die Entscheidung deiner Mutter, da können wir jetzt auch nichts machen. Wobei ihr beiden Mädels wahrscheinlich komplett überfordert wart. Ja, total. Mhm. Ich war ja selber noch total jung, 13 und 15 und meine Schwester war 3 Jahre jünger als ich. Ja. Ich habe ihr halt Essen gekocht, ich habe sie zur Schule gebracht, ich habe sie angezogen. Und das Schlimmste war, wir hatten dann später kein warmes Wasser mehr, kein Strom mehr, die Heizung hat nicht funktioniert und das war im Winter. Mhm. Und mein Vater hat sich nicht darum gekümmert, weil meine Mama die Rechnung nicht bezahlt hat, und das war total schlimm. Hattet dann ihr ein eigenes Haus? Ja, genau. Ach so, da gab es also keinen Hausmeister oder sowas. Nein, nein. Mhm. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, nun bist du von deiner Schwester getrennt. Ja. Ja, das war so, meine Schwester und ich, wir sind dann später ins Heim gekommen, aber getrennt. Mhm. Und ich habe, und Psychiatrieaufenthalt hatten wir auch, weil wir halt mit der Situation nicht klarkommen. Wir haben uns die Arme aufgeschnitten. Oh ja. Und allein schon, dass wir getrennt voneinander waren. Wie lange wart ihr denn zusammen in dieser Situation, deine Schwester, du und deine Mutter? Fast 2 Jahre. Fast 2 Jahre. Wie geht es denn deiner Mutter im Moment? Ja, die ist immer noch alkoholkrank. Also ein Jahr haben wir dann richtig zusammengelebt und das zweite Jahr hat das angefangen bei mir und meiner Schwester mit Psychiatrien, Schutzstellen und Wohngemeinschaften betreute. Und dann bin ich nach Polen gekommen, weil ich bin halt immer weggelaufen. Ich kam damit nicht klar, dass ich nicht bei meinen Eltern wohnen kann. Du bist nach Polen dann gekommen? Ja, genau. Das ist so eine Jugendhilfemaßnahme war das. Ach so. Weil die nicht mehr wussten, was sie mit mir machen sollen, weil ich damit gar nicht mehr umgehen konnte mit der Situation. Und, ja, und jetzt? Wo bist du jetzt? Ja, jetzt war ich 1,5 Jahre in Polen und jetzt bin ich halt wieder da, wo ich vorher gewohnt habe, in dem Wohnort, habe aber jetzt meine eigene Wohnung. Und deine Schwester, wo ist die? Die ist auf dem Internat im Sauerland. Also, die Schwester im Sauerland, du bist wie viele Kilometer von der Schwester entfernt? Ja, also das sind Autofahrt 2 Stunden ungefähr. 2 Stunden, also ganz schön weit. Ja. Und deine Mutter lebt da in dem Ort, wo du jetzt wohnst? Ja, die wohnt in der Nähe von mir. Besuchst du die ab und zu? Ja, aber nur eher, das ist nicht böse gemeint für meine Mama, aber eher aus Mitleid, weil sie hat keinen mehr wirklich, weil keiner mehr da Lust drauf hat. Und ich glaube auch, dass sie das mit dieser Alkoholikerin, dass sie das macht, um Mitleid zu bekommen halt. Also weil du hast nicht den Eindruck, dass deine Mutter, wie alt ist die Mutter? Du musst auch noch nicht. 45, okay, die ist ja auch noch jung. Das heißt, du hast nicht den Eindruck, dass sie selbst auch ihr Leben verändern will und bemüht sich zum Beispiel in eine Therapie zu gehen, in eine Klinik, das macht sie alles nicht. Das hat sie schon mal gemacht, aber das war erfolglos, weil ich bin auch der Meinung, wenn die Krankheit aufhören soll, kann nur derjenige für sich selber entscheiden. Und ich glaube nicht, dass meine Mama das möchte, weil sie jetzt Mitleid bekommt. Verstehe. Jetzt hast du mich angerufen. Warum genau und konkret, Janine? Ja, weil das ist immer noch, heute noch schwer für mich. Ich habe Depressionsstarke, das ist so, mir wird schwarz vor Augen, ich habe einen viel zu hohen Puls, also mit meiner Gesundheit wird es auch immer schlimmer. Mhm. Und die Ärzte glauben halt, dass es daran liegt, weil körperlich bin ich eigentlich total fit. Jetzt wohnst du da, hast eine eigene kleine Wohnung in dem Ort. 18 Jahre bist du alt. Was machst du? Hast du eine Ausbildungsstelle oder gehst du noch zur Schule? Ich mache jetzt Abitur. Ach so. Ich bin in der 11. Klasse. Und wie finanzierst du dich? Woher kriegst du deine Kohle? Ich kriege Jugendhilfe. Ah ja, noch, da kann man so über die Runden mitkommen? Ja. Das geht? Das geht einigermaßen. Und wie bist du in der Schule? Im Moment nicht gut. Wo ich in Polen war, habe ich über die Internetschule mein FORQ gemacht. Mache jetzt hier mein Abitur und seitdem ich hier bin, am Anfang lief es gut, jetzt läuft es wieder schlecht, weil ich halt oft auch nicht zur Schule gehen kann. Ich habe Herzrasen, sodass ich auch mehrmals schon im Krankenhaus lag. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du warst so lange dann im Ausland, dass du hier auch keine Freunde hast und Ansprechpartner. Ist das so? Ja, ich habe halt einen Freund, mit dem ich über alles reden kann, aber ich möchte auch nicht mit jedem darüber reden. Mhm. Das fällt mir schwer, deswegen rufe ich auch jetzt bei dir an. Und na, weißt du, ich meine gar nicht mal so in dem Sinne, dass man immer so mit allen redet, sondern auch so ein soziales Umfeld hast du doch dann eigentlich nicht, ne? Oder? Ja, es geht. Ich kriege ja Jugendhilfe und ich habe eine Betreuerin an meiner Seite, aber das hilft mir nicht viel. Ich habe auch einen Psychologen, aber ich komme halt aus dieser Phase, aus dieser Situation nicht mehr raus, dass es mir schlecht geht. Das ist auch verständlich, dass es dir schlecht geht. Du hast ja nur auch schlimme Sachen erlebt. Angefangen, dass der Vater dir die Schuld gegeben hat. Dann hast du die ganze Krankheitsverlauf deiner Mutter mitgekriegt. Dann hast du dich von deiner Schwester getrennt, was ja auch furchtbar ist. Es wäre auch schöner, wenn ihr zusammen sein könntet. Und du bist erst 18 Jahre alt, also hast in deinen letzten Jahren schon so viel erlebt, vielleicht wie manch einer in 20 Jahren nicht erlebt, an intensiven Gefühlen. Ja. Auch ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man da in Polen in irgendeinem Jugendcamp ist. Das war sicher auch nicht so einfach, ne? Oder? Sich da so einzufinden. Nein, das war total schwer, weil ich habe die Sprache gar nicht gesprochen. Ich kannte da niemanden. Ich bin sozusagen die in eine Gastfamilie reingekommen und die konnten zwar ein bisschen Deutsch, aber auch nicht super und ich hatte auch eine Kontaktsperre vom Jugendamt aus und durfte halt... Stopp, zu wem Kontaktsperre? Zu meinen Eltern. Also was ist denn das für eine komische Einrichtung des Jugendamts? Die schicken ein Mädchen, ein 16-jähriges Mädchen nach Polen, wo die Leute können dann nicht mal Deutsch oder du kannst kein Polnisch. Was ist das denn für eine komische Idee? Ja, das soll halt sein, dass man halt alles vergisst und sich auf sich selber konzentriert. Ja, super. Weil die waren der Meinung, dass ich mich zu viel um meine Schwester gekümmert habe. Ja, ist ja vielleicht auch eine kluge Überlegung. Aber man kann doch nicht dann so einen jungen Menschen in so eine Fremde hineinschleudern und dann auch noch in eine fremde Sprache. Ja, also das... Habe ich noch nie gehört. Also finde ich, im ersten Moment ohne weiter darüber nachzudenken, finde ich das eigentlich ziemlich daneben, ehrlich gesagt. Ja, ich fand das auch nicht in Ordnung, weil normalerweise ist das Projekt auch für Jugendliche... die halt überhaupt nicht mehr klarkommen, die Schwerverbrecher meist sind und dann ins Ausland statt ins Gefängnis geschickt werden können. Na toll, und da drunter warst dann du? Ja, und wo ich da in das Dorf kam, also da war wie so ein Dorf in Polen halt, gab es halt Einkaufsmöglichkeiten total weit weg und ja. Eine ganz fremde Welt. Ja, so landwirtschaftlich, ja, und die Leute haben mich auch alle ganz komisch angeguckt, weil meine Betreuerin vor mir schon Junge und der war halt so einer, dass der so ein Verbrecher war und da auch oft Mist gebaut hat wohl. Und dann wurde ich auch von allen ganz komisch angeguckt. Das war schwer für mich, da Kontakte zu knüpfen, weil also, jeder dachte, ich bin eine Schwerverbrecherin. Finde ich unter psychologisch-pädagogischen Gesichtspunkten eine Katastrophe, was man da mit dir gemacht hat. Respekt, dass du es durchgestanden hast, Janine. Respekt, dass du jetzt dein eigenes Leben hast und dass du sogar dein Abitur jetzt machst, finde ich eine extreme Leistung. Dennoch macht dir natürlich Sorge, dass es dir schlecht geht, dass es dir körperlich, psychosomatisch wahrscheinlich schlecht geht, dass das Herz nicht funktioniert richtig und der Puls zu hoch ist und so weiter. Kann ich jetzt aber auch alles sehr verstehen. Wäre mir in deiner Situation wahrscheinlich genauso. Ging mir genauso. Ja. Und also, das wird halt immer schlechter und die Ärzte können nichts mehr machen. Und das ist mittlerweile so, dass ich fast jeden Monat mal 2 Wochen im Krankenhaus liege. Und es kommt dabei dann nicht viel rum, ne? Wahrscheinlich in dem... Nee. Bevor wir das noch jetzt noch mal ein bisschen weiter vertiefen, noch eine andere Frage. Du machst Abitur. Das heißt, genau. du hast ja ein bisschen eine ehrgeizige junge Frau. Ja. Und hast deine Ziele auch. Was ist denn dein Traum? Wo willst du hin? Also ich wollte jetzt Abitur machen und das, was ich gut kann, ist halt Sport und danach halt Sport studieren, weil das ist auch mein Hobby, dass ich das irgendwie zum Beruf machen kann und dabei vergesse ich auch meist alles. Ja. Ich habe auch damals Leichtathletik gemacht, aber das hat halt aufgehört, wo ich nach Polen gekommen bin. Also finde ich schon mal einen guten Plan. Ich frage es auch nicht nur deshalb, weil ich es einfach nur wissen will, sondern weil ich das auch interessant finde, denn jede Art von Selbsthilfe funktioniert immer besser, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Um nicht zu sagen, das ist die Voraussetzung der Selbsthilfe. Aber in diesem Fall hilft die Selbsthilfe allein auch noch nicht bei dir. Du bist willens, dass dir geholfen wird, aber dir wird nicht geholfen richtig im Moment. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du einen Psychologen auch an deiner Seite hast? Ja, genau. Wie stelle ich mir das vor? Ist das ein richtiger Therapeut, mit dem du dich immer triffst und redest oder was ist das? Ja, den treffe ich so jeden Monat ungefähr. Da muss ich auch extra weit fahren, weil der hat mich in Polen schon betreut. Okay, komm mal gleich vergessen. Einmal im Monat weit fahren, das bringt nichts. Du brauchst jemanden in deinem Ort, der ein klarer und regelmäßiger Ansprechpartner ist. Am besten auch in Form eines Psychotherapeuten. Das finde ich angemessen. Einmal, dass du diesen festen Ansprechpartner hast und zum anderen, da ist ja so viel noch aufzuarbeiten an Dingen, die ja wehtun in deiner Seele, dass das eine richtig ordentliche Therapie wird. Ja, und ich habe Angst, dass ich halt stationär irgendwo aufgenommen werde, was halt früher schon mal war. Aber klar, viele sagen auch, ich bin 18, ich kann das jetzt selber entscheiden. Trotzdem habe ich immer noch die Angst davor und habe halt Angst, mich vor fremden Leuten zu öffnen. Verstehe. Also das ist ganz schwer für mich, auch mit anderen. Also ich kann schnell Kontakte knüpfen, aber ich kann keinem vertrauen. Das ist bei mir ganz schwer. Mhm. Und das ist auch schwer. Meine Schwester ist eigentlich meine Vertrauensperson. Und wenn die mal hier ist, die kommt jedes zweite Wochenende zu meinem Vater, verbietet er den Kontakt mit mir. Ach du je, das auch noch? Ja. Pass mal auf, kein Mensch wird dich zwangsanweisen in eine Klinik. Da brauchst du schon mal keine Angst vor haben. Ja. Wenn du sagst, und wir werden dir gleich mal ein bisschen behilflich sein, beratend zur Seite stehen, wenn du einen guten Therapeuten und eine Therapie findest in deinem Ort oder in der unmittelbaren Umgebung, Und du für dich entscheidest, das möchte ich jetzt machen, da gehe ich jetzt einmal in der Woche hin, da habe ich meine Stunde und baue mit dem Menschen was auf. Dann ist das der richtige Weg und dann wird dich niemand in eine Klinik schicken oder so. Da brauchst du keine Angst haben. Ja. Du musst nur was machen. Du bist auf einem guten Weg. Ich mache dir nochmal das Kompliment. Manch ein Jugendlicher hätte in deinem Alter auch aufgegeben schon. Und er hätte die Schule geschmissen oder wäre völlig verzweifelt und würde sein Leben nicht geregelt bekommen. Du kriegst ja deinen Alltag gut geregelt. Ja. Und du hast vor allen Dingen deinen Traum vor dir, dass du Sport studieren möchtest, Sportlehrerin oder was ich, irgendwas mit Sport machen möchtest. All das sind gute Voraussetzungen. Jetzt fehlt nur noch die richtig professionelle Unterstützung für dich. Ja, ich habe Angst, dass ich das auch alleine nicht schaffe mit jemandem an meiner Seite, weil das sind halt viele Sachen, die mich bedrücken. Mhm. Pass auf, ich habe eine ganz tolle Frau hier im Hintergrund, die heißt Sabine, das ist eine Diplompsychologin. Ja. Mit der kannst du jetzt erstmal ein bisschen weiterreden, Janine, und die Sabine wird dir auch erklären, was in deinem Fall das Optimale wäre, was du umsetzen könntest und solltest in deinem Leben und wird dir auch noch ein paar Kontaktadressen sagen. Ja, okay, danke schön. Das ist so das, was wir dir jetzt anbieten können, aber vielleicht hilft das schon. Ja, danke. Ja, also ich finde, dass du eine sehr nette junge Frau bist und ich wünsche dir von Herzen, dass du das schaffst und irgendwann erfolgreich dein Sportstudium abschließen wirst. Okay, danke schön. Alles Liebe, Janine. Die Sabine ruft dich gleich an, du legst auf. Okay, danke. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema verbotene Liebe. Dabei sollte es vordergründig nicht um die allseits bekannte Fernsehserie Verbotene Liebe gehen, sondern um euch. Es geht, ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ein Liebesverhältnis haben, das verboten ist, verpönt, das völlig geheim abläuft, dieses Liebesverhältnis vielleicht zu einem Lehrer, zu einem Vorgesetzten, zum Fahrlehrer, hatten wir ja vor einer Weile mal hier, oder vielleicht auch zum besten Freund des Mannes. Oder ich würde auch sehr gerne mit Leuten reden, die neben ihrer, ich sag mal, normalen Beziehung eine ganz geheime Sexualität leben und somit auch unter verbotener Liebe einzuordnen wären. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch sehr gerne melden rund um die Uhr per Mail domian@wdr.de oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an unter unserer bekannten Nummer oder auch während der Sendung. Heute nach wie vor freie Themennacht. Wir haben 1 Uhr 47 gleich und wir machen weiter mit dem Stefan, der ist 25. Stefan. Hallo Stefan, wie geht's dir? Hallo Stefan. Hallo Domian. Ja, du bist Stefan. Bin ich. Ja, genau, das passiert manchmal, wenn man aufregt ist. Dann sagt man. Erstmal, das ist eine sehr coole Sendung, gefällt mir sehr gut. Freut mich, dass du sagst. Vielen Dank. Ich bin ein ziemlicher Nachtmensch und ich höre deswegen sehr oft auch deine Sendung. Super, freut mich, vielen Dank. Ja, so. Jetzt zu meinem Thema. Aber jetzt hast du auch angerufen hier. Du redest gerade mit Deutschlands größter männlichen Hure. Ja, du lachst, du schmunzelst. Ich rede gerade mit Deutschlands größter männlichen Hure? Ja, genau. Was heißt größter? Wirklich vom Körper? Ja, also ich bin männlich, ich bin schwul und ich arbeite im Escort-Bereich und ich habe gerne Sex. Ja? Mit Männern für Geld und mir macht es Spaß und ja. Aber du bist nicht exorbitant groß. Bitte was? Du bist nicht besonders groß. Wie meinst du das jetzt? Ja, weil du sagst, ich bin die größte... Ja, ich denke mal für meine Zwecke so, ich bin wie gesagt 25, ich bin damit sehr zufrieden, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Ja, also es bezieht sich nicht auf die Körpergröße, das war mein Hintergrundschatz, nein, ist das gerade ein bisschen misslungen, okay. Also ich habe im Internet mehrere Portale, mehrere Profile mit Fotos, ohne Fotos und ja, ich habe tagtäglich im Sexbusiness damit zu tun. Wäre das eine Beleidigung, wenn ich sagen würde, dass du bist ein Stricher? Nein, ein Stricher bin ich nicht. Ein Stricher ist jemand, der am Bahnhof steht und der dafür eine Schachtel Zigaretten macht. So, ich mache so. Das im Haus- und Hotelbesuche. Ja. Ich mache das schon auf etwas höherem Niveau. Also, verstehe. Weil ein Stricher ist ja jemand, der das am Bahnhof macht. Ja, ich wollte nicht zu nahe treten. Also ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Ich mache das für mich, weil ich Luxus liebe, weil ich teure Klamotten mag, weil ich reise. Und eine Edelhure. Ja, es gibt auch nicht nur Frauen, die Edelhure. Ich weiß, sind. Es gibt auch Männer, die... Ja. Und da du auch sehr viele Frauen hast, die nachts immer zuhören, die ich alle grüßen möchte. Sag mal, du hast gerade gesagt, dass du schwul bist. Ja, richtig. Bedienst du denn nur Männer oder auch Frauen? Nein, nur Männer. Nur Männer. Frauen wird, also eine Frau bezahlt auch nicht einen Mann dafür, dass sie mit einem Mann ins Bett geht, ne? Ja, naja, hätte ja sein können. Es gibt ja auch Jungs, die Frauen und Männer gleichzeitig... Nee, also ich mache das mit Männern. Also ich liebe Sex und ich kann das von mir genug bekommen. Natürlich habe ich auch mit Männern Sex, die mir nicht optisch so gefallen, aber gut, das trenne ich dann schon. Es gibt natürlich von 10 Männern auch mal einen Mann, der geil aussieht und mit dem man auch Spaß haben kann. Ja. Wie lange machst du schon? Ja, ich mache das so seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Ja. Das ist schon eine lange Zeit. Wie bist du da rangekommen? Ja, man liest halt so Anzeigen und wie andere Leute das machen und übers Internet. Und da ich halt ein sehr aufgeschlossener Mensch bin, habe ich mir gedacht, warum nicht das Sinnvolle mit dem Nützlichen verbinden, ne? Ja. Wenn man dann noch Kohle mit verdienen kann. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man so den ersten Schritt dann in dieses Milieu macht. Wie hast du den gemacht, den ersten Schritt? Ja, ich hatte Anzeigen in der Zeitung gemacht und dann übers Handy haben mich die Leute angerufen und ich habe mich mit denen verabredet und so dann kam es halt zu dem besagten Treffen. Ja, und du bedienst also vorwiegend gehobenes Klientel, kann man ja das so sagen? Also ich sag mal so, meine Männer sind zwischen 40 und 60 Jahren. Und? Also was jünger ist als ich, geht gar nicht und außerdem können die auch gar nicht das bezahlen, was ich haben möchte. Was willst du denn haben? Stopp, was willst du haben? Ja, das ist so eine Sache, da redet man nicht drüber. Nee, nur so für mich so ungefähr so. Ja, ungefähr, also ich nehme schon so eine Stunde 200 Euro. Ja, eine Stunde 200 Euro. Ja, und ich sag mal so, Orgasmus, bis der Mann den hat, der kommt ja schnell. Ne? Das ist ja nicht, dass ein Mann jetzt da mit mir stundenlang im Bett liegt. Ne? Also die Mädels bieten ja verschiedene Varianten an. Wenn man das macht, dann muss man das bezahlen. Wenn sie das machen, ist das bei dir auch so, dass du nach Leistung auch deine Preise machst oder nach Zeit? Nein, nach Zeit. Ich sag mal so, wenn einer mich die ganze Nacht haben muss, dann muss der schon zwischen 600 und 700 Euro bezahlen. Oh, weia. Die ganze Nacht. Gut, natürlich. Aber wenn das jetzt ein 20-Jähriger wäre und der sagt, ich bezahle dir das, dann wäre es doch für dich auch egal, oder? Ja, natürlich, aber welcher 20-Jährige hat so viel Geld, dass er bezahlen kann? Ja, natürlich ja. Sind ältere Männer, die Geschäftsmänner, die ein ganzes Leben lang gearbeitet haben, die haben natürlich mehr Geld wie ein junger Mann. Ja, ne? Ja. Ist ganz klar. Was Obwohl das? Ich lieber mit einem jüngeren Mann ins Bett gehen würde, gar keine Frage, mit jemand meines Alters. Ne? Du hast gerade auch schon gesagt, dass du dann auch mit Männern Sex hast, die dir nicht gefallen. Ja, richtig. Wie funktioniert das? Wie kriegt man dann eine Reaktion? Ja, zu und durch. Dann trinkt man an schöne, hübsche Männer, die toll sind oder mit an tollen Erlebnissen, wo man halt mehr Spaß hatte. Dann denkt man halt nicht, das macht dann halt nicht so viel Spaß, mit solchen Leuten ins Bett zu gehen. Und dir gelingt die Erektion dann auch? Ja, eigentlich immer. Oder hilfst du mit Potenzmitteln? Ne? Nein, sowas brauche ich nicht. Brauchst ich bin du? Junger Mann und ich habe gute Nein, Arbeit. Sowas brauche ich nicht. Wäre ja auch nicht schlimm, wenn es dann so machen würdest. Nein, aber mir macht es ja auch Spaß. Es gibt ja auch an manchen Tagen, so wie gestern, ich hatte vier Männer gehabt und der letzte, der war schon Granate, der war ein hübscher Mann und hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Und dann bin ich auch so ein Typ Mensch, wenn es mir Spaß macht, dann kann auch ein bisschen länger bleiben. Ne? Mhm. Dann gucke ich nicht auf die Uhr. Also, ich höre schon bei dir, ist das so, wie manchmal bei Mädels auch, aber seltener bei Mädels. Du siehst deinen eigenen sexuellen Spaß auch mit in der Arbeit. Ja, natürlich, gar keine Frage. Aber ich bin ja ein junger Mensch und warum soll ich da keinen Spaß bei haben? Wenn ein Mensch kommt, der mir optisch gefällt und der auch die Reize hat und der einen schönen Körper hat, warum soll ich dann Nein sagen? Was sind denn das so in erster Linie für Männer, die zu dir kommen? Sind das, ja, das sind Männer, die teilweise verheiratet sind, die gar nicht schwul sind, um das mal zu betonen. Sehr viele Männer sind alle definitiv, die haben Frauen zu Hause. Die wollen mal auszuprobieren, mit einem Mann ins Bett zu gehen oder bisexuelle Männer oder verklemmte Männer oder was auch immer. Also hauptsächlich Männer, die ein Doppelleben führen. Ja, natürlich. Kann man so sagen. Mhm. Und du triffst dich mit den Männern in Hotels? In Hotels, bei denen zu Hause. Und naja, viele Männer, die ich schon sehr, sehr lange kenne und die mir vertraut sind, die dürfen mich auch privat besuchen. Das heißt, da gibt es auch Stammkundschaft? Gibt es. Die rufen dann an und sagen hier, Stefan, oder wie immer du da auch heißt, würde gerne einen Termin machen, komm vorbei und dann läuft das dann genau. So. Ich bin ja 24 Stunden erreichbar. Ja. Da musst du ja in diesen 5 Jahren, gerade bei diesen Summen, schon eine Menge Kohle gemacht haben. Ne? Ja, aber ich habe auch viel ausgegeben. Ich bin ein Typ Mensch, also meine Freunde sagen, ich übertreibe immer. Du lebst auf großem Fuß. Natürlich Champagner, Luxus, teure Reisen. Ich habe eine sehr schöne Wohnung, die finanziert werden muss. Und natürlich kaufe ich mir auch die teuersten Sachen. Ne? Ich brauche einmal in Köln in der Ehrenstraße gehen, dann ist schon ein bisschen Geld weg. Ne? Ach so, du kommst hier aus Köln. Ich komme nicht aus Köln, aber ich bin vertraut mit Köln. Du bist vertraut mit Köln. Ich von Köln 70 Kilometer entfernt. Ah ja, verstehe. Also da wird viel Geld eingenommen, aber es wird auch wieder rausgeworfen. Richtig, und, aber verpasst. Ich bin auch ein Typ Mensch, der auch sparsam sein kann. Aber trotz alledem gehe ich gerne essen für mich tagtäglich. Ich koche nicht bei mir zu Hause. Meine Küche ist eigentlich nur zum Anschauen da. Die darf nicht schmutzig gemacht sein und solche Sachen. Was für ein Auto fährst du? Ich fahre ja kein Auto. Also du hast gar kein Auto? Ich habe kein Auto. Dann viel Taxi kosten wahrscheinlich. Zum Beispiel, ja. Was hast du denn eigentlich vorher gemacht, bevor du in diesen Job... Ich war vorher Altenpfleger, das war sehr langweilig und hat mir keinen Spaß gemacht. Altenpfleger? Ja, ist eine sehr komische, drastische Steigerung. Das nein, nein, ich habe immer so großen Respekt vor Leuten, die in Altenpflege arbeiten, weil ich das einen sehr schwierigen und anspruchsvollen Beruf finde. Ja, aber ich finde, das macht mir sehr viel Spaß und ich finde, man, weil Frauen das ja auch machen, das sollte viel mehr akzeptiert werden und nicht darüber schlecht geredet werden. Weil das ist eine ganz normale Sache und wie gesagt, ich habe ja Spaß dabei. Und ich mache wohl betont alles mit Gummi, gar keine Frage. Also bei mir gibt es gar keine Diskussion, 100 Euro mehr oder so. Also bei mir läuft alles nur mit Gummi, safe. Gibt es manchmal Männer, die sagen, pass auf Junge, ich gebe dir noch einen 500 Euro mehr? Ja, auch, da gibt es ganz viele, die sagen, ja, ich gebe dir mehr und dann machen wir das so. Und dann sage ich immer, das läuft nach meinen Spielregeln, nicht nach deinen Spielregeln. Also da gab es in all diesen vielen Jahren keine einzige Ausnahme. Nein, gar keine. Du gibst die Spielregeln vor und die Leute funktionieren. Und ich sehe auch, wenn ein Mann zu mir kommt und der mir manchmal auch suspekt ist, also wenn ein Mann ja irgendwie komische Pickel am Haut hat oder so, dann bin ich auch sehr direkt und frage den, was das ist oder so. Ne? Ja, ich meine, ich bin ja auch nicht von jetzt. Ja, aber viele schwere Krankheiten siehst du eben auch nicht an den Pickeln. Ja, aber wenn jemand Neurodermitis oder so hat, dann sieht man schon, wenn er am ganzen Körper zerkratzt ist oder so. Ne? Okay, das ist aber und das ist natürlich nicht appetitlich, mit einem solchen Mann dann ins Bett zu gehen, ne? Okay, aber das ist ja nicht ansteckend. Nein, natürlich und nicht. Wir reden eigentlich über AIDS und HIV und Hepatitis. Nein, also und da mache ich alles mit Gummi. Ich gehe dann mal davon aus, dass du ein attraktiver Bursche bist. Ich bin 25, ja, ich denke schon, dass ich nett aussehe. Ne? Ja, also gut, das Alter macht es noch nicht, aber... Schaut da nochmal bei Garou mehr nach in meinem Profil, ne? Ja, wir wollen jetzt hier keine Werbung machen. Nein, natürlich. Ist das so, dass die Männer dich immer ausschließlich für Sex buchen oder gibt es auch so Buchungen, wie man das bei den Mädels, bei den Edelhuren... Nein, ich habe auch Männer, die mich einfach so zum Essen einladen oder... Oder mal in die Oper gehen... Einfach mal ein bisschen auf der Kühe spazieren wollen oder so. Ich habe auch ganz normale Männer, also die einfach keinen Sex wollen. Ah ja. Mhm. Natürlich darf ich mich dafür, ich sag mal, meine Zeit kostet Geld und ich lasse mich für alles dann honorieren, bezahlen. Ich verstehe. Hast du in diesen Jahren auch einen Freund, eine Beziehung gehabt? Ja, was heißt ein Freund? Also die Männer, die ich dann kennengelernt habe, die haben das nie toleriert. Die haben gesagt, entweder nimmst du mich oder du nimmst deinen Job. Und da habe ich dann immer gesagt, du solltest mich und den Job tolerieren, weil ich kann das schon dann irgendwie trennen. Nur die meisten Männer akzeptieren das dann halt nicht. Ne? So, kannst du dir vorstellen, dass du mal irgendwann in eine Phase kommst, wo dir die vielleicht die Liebe und die Beziehung und die Vertrautheit zu einer Person wichtiger ist als dein Job? Ja, gar keine Frage, weil ich fühle mich ja jetzt schon mit meinen 25 Jahren sehr einsam, dass ich manchmal sage, du machst das, du hast Geld, aber trotzdem bist du alleine. Ne? Mhm. So, und das merke ich schon, man hat nur Freunde, wenn man Geld hat oder wie auch immer. Ne? Genau, und da ist genau der Punkt, wo man aufpassen muss. Das muss ich dir nicht erzählen, du wirst genug Leute kennen, die das dann versucht haben, endlos zu betreiben und irgendwann kriegen sie keine Kunden mehr, weil sie zu alt sind, aber die haben ihr ganzes Leben versaut. Und ja, stehen ohne Partner und ohne Liebe und ohne Freunde da. Aber noch bin ich ja jung und... Ja, aber du musst frühzeitig einen Abschwung schaffen. Das ist das Mache Richtige. Ich mir eigentlich keine Gedanken. Ich möchte jetzt noch meinen Spaß haben und ich meine, ich profitiere davon auch sehr gut. Ne? Das ist ja nicht, dass ich davon nicht profitiere. Ne? Ja, aber das Kluge wäre natürlich, wenn du ein bisschen Geld auch zur Seite legen würdest. Und wer sagt denn, dass ich das nicht gemacht habe oder mache? Das tust du auch. Ja, natürlich doch. Also du lebst gut, aber... Ich lebe gut, aber ich spare auch trotzdem sehr gut. Ne? Also ich gönne mir auch hin und wieder für mich schöne Sachen, Klamotten, Schmuck und solche Sachen. Also wie das halt bei schwulen jungen Männern so ist, da müssen halt bestimmte Designer herhalten oder so. Ja, das ist bei mir genauso. Also es muss mal alles perfekt sein. Ja, man muss ja alles gelacht. Aussehen, ne? Ja. Auf was für einen Typ Mann stehst du denn so ganz rein privat? Ja, der muss schon so ein Typ sein wie Till Schweiger. Ah, wie Till Schweiger, ach so. Ja, der Mann ist 44 und ich finde, der sieht für sein Alter sehr gut aus. Also das müssen etwas Ältere sein? Ja, ich mag keine Leute meines Alters. Und die müssen auch nicht zu derb dürfen die sein, sondern ein bisschen schon auch schicker so, oder? Wobei, die müssen Geld haben. Also wenn ich zum Beispiel eine Kontaktanzeige im Internet schalte oder so, dann schreibe ich immer, du solltest finanziell unabhängig sein, du solltest Geld haben. Also ich bin sehr direkt und die meisten Männer, die mich dann zurück anschreiben, die sagen dann immer, warum Stefan. Ich dann das dann schreibe mit Geld. Ich so, ja, weil ich möchte einen Mann haben, der mir auch was bieten kann. Ne? Ja, der hat ja mich als jungen Burschen. Ja. Kann er sich ja freuen, wenn er so einen jungen Burschen hat. Mir wird immer ganz übel, wenn die Leute sagen, der oder die muss Geld haben. Mein Gott, das kommt auf das Herz an. Ja, aber was Herz? Portemonnaie ist auch wichtig. Man muss ja auch irgendwie finanziell unabhängig sein, reisen können, Spaß haben. Ich finde, dass Spaß nicht alles ist und ich finde, dass das Geld letztendlich, wenn man sich verliebt, keine Rolle spielt. Aber gut, da sind wir verschiedener Auffassung. Ja, ich bin ja auch ein bisschen jünger, ne? Ja, das war, die Auffassung hatte ich schon immer. Von daher, also wie gesagt, ich mache das sehr gerne. Lass uns noch kurz über deine Familie sprechen. Du hast sicher, deine Eltern leben noch? Ja, klar. Ja, wissen die, was du machst? Nein, natürlich wissen die es nicht. Was erzählst du denen, was du tust? Ja, nicht das, was ich mache, ne? Ja, was erzählst du denen? Ja, dass ich halt andere Dinge mache, dass ich halt Kellner und hier und da und bla und... Aber wundern die sich nicht, wenn du dann so toll angezogen und tolle Wohnung und weiß ich? Ich habe sehr kranke Eltern. Ja, was soll ich sagen? Die verstehen das sowieso nicht so ganz wirklich, von daher... Wissen denn deine Eltern, dass du schwul bist? Ja, das wissen die. Das ist ganz normal. Und gibt's das ist ja kein Verbrechen heutzutage, schwul zu sein, ne? Nein, das war noch nie... Ja, es war schon. Es gab Zeiten, wo es ein Verbrechen war. Die sind Gott sei Dank lange vorbei. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Die ist mit allem vertraut. Die weiß das, die findet das cool. Aber wir reden da nicht drüber, weil sie möchte damit auch nicht so konfrontiert werden. Ja. Und sonst so Freunde von früher? Gibt ja, ich habe einen besten Freund, der macht das auch. Und das ist auch so ein guter Freund von mir. Und wir sagen immer, wir sind immer so wie Paris Hilton. Wir sind immer so das Pat und Patterchen. Und wir ergänzen uns, weil wir sind beide im gleichen Alter. Und wir machen das auch zusammen, dass wir deutschlandweit viel reisen und escortmäßig viel unterwegs sind. Ja. So, lass uns mal gemeinsam noch jetzt zum Schluss einen kleinen Ausblick wagen. Du bist jetzt 25 Jahre alt. Wo möchtest du mit 35 sein und stehen? Ja, da möchte ich schon ein Haus haben, ne? Ein Haus. Da möchte ich ein Haus haben und vielleicht einen netten Mann an meiner Seite. Ja. Der mir optisch gefällt. Und der natürlich auch viel Geld haben sollte. Das bringt sich dann mit, ne? Ich habe mir dann auch ein bisschen was gespart, ne? Stefan, unsere Meinungen unterscheiden sich ein bisschen, aber du bist mit dir und mit allem im Reinen, darauf kommt's an. Und ich wünsche dir nur, dass du früh genug einen Absprung schaffst und für dich ein gutes Leben führst. Das wünsche ich dir. Okay, danke schön. Mal nett mit dir gesprochen zu haben. Ja, Stefan, alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke dir. Tschüss. Auch. Ja, mach's gut. Tschüss. Juhu. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Und ich sage euch nochmal unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt verbotene Liebe. Gerne möchte ich mit euch reden, die ihr eine geheime, verbotene oder verpönte Beziehung führt, ein Liebesverhältnis habt, das so zu bezeichnen ist. Oder auch mit Leuten, die neben ihrer eigentlichen Beziehung eine geheime, extreme Sexualität leben. Verbotene Liebe. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen. Um 1 sind wir wieder hier für euch. Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.